So, Kinder, ihr müsst keine Angst haben, heute wird nicht voll. Aber erstmal noch eine schöne Musik, die kann der Kollege Langenfeld sich auch anhören. Die passt eigentlich tendenziell hier sowieso in deine Ghetto-Sendung. Meine Ghetto-Schublade. In deine Ghetto-Show passt die irgendwie an zu drin. Hör mal an. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, Brüderlich. Son sözleri bağrım yanıyor, vurulmuş gibi vay ay canım yanıyor. Einigkeit und Recht und Freiheit. So, das war es schon. Das klingt doch ganz gut. Klingt ganz exotisch. Was ist denn das? Klingt durchaus exotisch. Das ist ein Song, bei dem man aufstehen sollte. Aber ich hab ja neulich bei der Deutsche Fernsehpreisverleihung gesehen. Da saß immer Bundespräsident Köhler in der ersten Reihe. Und dann war irgendwie für alle Preisträger immer Bundespräsidenten-Bashing angesagt. Die sagt dann immer, ja, ich grüße meine Mutter und eigentlich auch den Bundespräsidenten. Ach, den kenne ich ja gar nicht. Na, dann grüße ich den nicht. Und okay, dann kam der, wie? Krömer, Eichel, nee, Krömer, nee, waren aber auch andere noch. Irgendwie. Alle haben sich darauf bezogen, fand ich irgendwie sehr anti-autoritär, würde ich an der Stelle mal sagen. Der wurde irgendwann mal gebraucht dann noch. Ja, brauche ich nicht. Nee, ich mache hier erstmal alten Sackalarm, oder? Na was denn? Naja, ich meine mich damit. Ich meine das jetzt eher in so einem Kartoffelgetreide in dem Kontext. Oh. Ja, das ist natürlich irgendwie echt, sich mit so einem Ghetto-Kid zu unterhalten, das schafft natürlich. Und wie war die Sendung heute? Voll Porno? Oder so redet ihr doch, oder? Kollege Langfeld, na du was antwortet man da? Ja, voll krass, Alter. Voll Porno, oder? Genau, naja, dann fangen wir mal hier an und dann mal sehen, irgendwie Telefonsendung. Also, naja, ja. So, nicht erschrecken bei der Musik danach. Die ist nur für mich. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Every tongue cutter, stop them crazy horses. they keep on moving and it's all a fall. What a show. So, Kinder, ich würde mich gerne mit euch unterhalten, aber ich liege hier praktisch noch direkt voll im Blaumann mit einem 12er Runddings da unter der Telefonanlage und muss die jetzt irgendwie Öl, das heiße Öl tropft mir praktisch direkt in die Augen. Ich muss jetzt aber einen kurzen Moment um mir Geduld bitten. Würde so lange Musik machen, ich bin ja gerade tendenziell auf einem japanischen Trip und finde so seltsame Leute wie Katsuki Tomokawa total toll oder aber eben Herrschalalash Bass, was jetzt überhaupt ja kein japanischer Name ist, sondern ein alttestamentarischer Name. Dahinter verbirgt sich aber ein tendenziell verrückter Japaner, der irgendwann mal linksradikal war, dann glaube ich von den Zeugen Jehovas erwischt wurde und jetzt mit Leuten, er kann Musik machen, aber mit Leuten, die Musik nicht so richtig machen können, zusammen dann Musik macht und raus, kommen dann immer sehr interessante Geschichten, wie zum Beispiel folgende Song, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Die Geschichte von Aufstieg und Fall des römischen Reiches Mahershalalhash Bass. Und dann hoffen wir, dass wir dann irgendwann mal... Thank you. Nee, tut mir leid, ich arbeite noch. Könnt ihr, also müsst ihr Verständnis für haben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber insofern habe ich schon Japan gesagt, habe ich schon mal Herrschalala Spaß gesagt, war nicht eben. History and Decline of Fall and Fall, the History of the Decline and Fall of the Roman Empire war das eben. Dann hören wir uns von denen vielleicht noch einen an. What's Your Business Here? Elijah heißt der Song. Maher Shalal Hashbaz. Ansonsten, das finde ich eigentlich auch. Machen wir heute vielleicht eine schöne Musiksendung. Mal sehen, wie es sich hier so entwickelt. Ob ich hier mit meinem, ob ich jetzt mal den Schweißbrenner anmache oder erstmal, naja, erstmal Maher Shalal Hashbaz. When I became afraid, I rose up and went for my soul, and went into the wilderness, a day's journey. And at length came and sat down under a certain broom tree, and said, it's enough now, take my soul away. Finally, I lay down and fell asleep under the broom tree. But look, now an angel of you was touching me and said, rise up and eat this cake, for the journey is too much for you. So I kept run away from you in the power of you. There I finally entered into a cave, that I might spend the night there and look. You were passing by, you were not in the wind, you're not in the quaking, and you're not in the fire. What's your business here, Elijah? Go return on your way to wilderness. What's your business here, Elijah? What's your business here, Elijah? Go return on your way to wilderness. What's your business here, Elijah? What's your business here, Elijah? Go return on your way to wilderness. Kinder, ich lege noch hier und schraube. Na, Herr Schalala, Spaß war das eigentlich eine schöne Bewegung, oder? Von der deutschen Hymne in türkischer Version über Osman's Crazy Horses. Und dann wird's soft und smooth. Na, Herr Schalala, Spaß, dann machen wir so weiter mit Cat Power. Die spielt nächste Woche, ich glaube, nächsten Montag. In der Volksbühne, wenn mich nicht alle täuscht, ist es schon ausverkauft. Ansonsten, wer unbedingt in die Volksbühne gehen will, soll am Freitag gehen. Um 20 Uhr allerdings, Videoschnipsel. 10 Jahre mache ich dann da schon Videoschnipsel. 10 Jahre am Freitag, 20 Uhr in der Volksbühne. Wer nachher, mal sehen, wenn es funktioniert, vielleicht noch ein paar Karten verlosen. Hier jetzt aber erstmal Cat Power mit Willy. Wie gesagt, nächste Woche irgendwann am Montag, glaube ich, in der Volksbühne. Aber andererseits, was nutzt es? Ausverkauft ist ausverkauft. Cat Power. Cat Power. Wie gesagt, ich glaube, nächsten Montag an der Volksbühne ausverkauft, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, so ist es. Aber jetzt war die, wenn die Stimmung jetzt gerade so unten ist, würde ich sagen, jetzt kommen wir aber gleich Fritz, na, hier Dings, na, Kollege Kötter-Heinrich, dann machen, spielen wir jetzt mal Wach werden, oder? Und ich würde sagen, Wach werden mit Boblock 3. So, ist so einer von den Typen, der sagt, ey, ich mache eine Band, aber eigentlich brauche ich keinen weiter dazu, kann ich alles alleine machen, setz mir einen schönen Motorradhelm auf, dass man genau sieht, wer ich aussehe, und dann wird rumgemessert. Wach werden mit Boblock 3. Boblock 3, der Song ist Wiggling Room von seiner CD Log Bomb, hieß der. Log Bomb. Man darf ja im Englisch, wenn man Englisch spricht, darf man ja das G hinten nicht wie K aussprechen. Im Deutschen würde man das ja wie K aussprechen. Weißt du das? Na, sag doch mal Berg. Sagt man Berg und sagt nicht Berg. Berg. Also warte, ich mach jetzt, ja. Ach so. Sag mal Berg. Berg. Berg. Berg. Ja. Da sagst du K hinten, ja, oder? Ja, ja. Und den B hinten spricht man aber als P aus. Sag mal ein Wort, wo hinten ein B ist. Lob. Lob? Ja. Sagst du Lob? Mhm. Lob. Würdest du nicht anders aussprechen, wie wenn dann ein P stände? Lob. Lob. Lob. Aber im Englischen ist es anders. Mhm. Da muss man hinten, wenn dann ein B steht, muss man B aussprechen. Also quasi noch so leichte leichten Vokal anhängen. Und was war jetzt dein Beispiel? Ich habe das leider... Bob zum Beispiel. Sagt man nicht Bob, sondern Bob. Oh. Der Typ heißt aber Bob Log mit G, nicht Log, nicht Bob Log, sondern Bob Log 3. Verstehst du? Nee, ich kann's, ich würde es verstehen können, wenn ich irgendwas daran mir trotzdem nicht richtig schlüssig erscheint. Wieso sage ich nicht Bob? Also natürlich. Naja, wieso steht da B und nicht P? Also das ist, also unschlüssig ist ja eher das Deutsche. Wo man sagt, da steht ein G, aber man spricht es wie ein K. Könnte auch ein K stehen, völlig egal. Jetzt, wenn man aber schon unterschiedliche Buchstaben Moment, wie G Moment. Und K oder P und B. So, wir hatten Lob mit P gesprochen. Lob. Und Bob aber spricht man doch auch mit P. Das ja, macht man im dann Deutschen. Ach, aber die Engländer würden, die oder Engländer die Amis Bob würden Bob sagen. Ja, die sind irgendwie ein bisschen anders konditioniert, ja, und trainiert. Genau. Die Engländer, ich meine, sagen, ist doch aber auch sinnvoll, wenn hinten ja, ein B steht, dass es was anderes ist als ein P, was hinten steht, oder? Ja, kann sein. Das zum Beispiel, bis hin zu Gerald. Ja. Da steht, wie wenn ein T hinten stehen würde. Da steht aber ein D. Der ja, müsste eigentlich heißen Gerald. Ja. Das ist genauso bei Ewald. Oder bei Harald. Oder bei Wald. Oder bei Wald. Wald. Ja. Und die Engländer eigentlich müssen, die Engländer würden sagen Wald. Ja. Zu Recht, weil da hinten ein D steht und kein T. Ja. Wenn da hinten ein T stünde, würden sie sagen Wald. Ja, ja. Wenn da hinten ein D steht, sagen sie Wald. So sind sie, die Engländer, die machen und das. Mhm. Gerald. Ja. Mit T hieße Gerald. Und du findest das und Gerald mit D hieße Gerald. Ja. Ja, ich finde es schrecklich, dass wir den Unterschied nicht hinkriegen. Ja. Am Ende. Hm. B, G, D. Noch ein Konsonant, den wir hinten nicht vernünftig aussprechen können? Forderst du, du forderst ich fordere eine weitere Reform der Rechtschreibung? Nein, hat ja alles mit Rechtschreibung zu tun. Naja, wieso, entweder man vereinfacht und sagt, wenn hinten ein T gesprochen wird, dann steht auch ein T, Gerald, ja. Berg mit K. Ja. Ja, und Lob mit P. Ja. Oder aber, wir gewöhnen uns ein etwas präziseres Sprechen an. Gerald. Mhm. Ja, das. Die Nachricht ist, ja, mit Gerald Köttheinrich. Ja. Genau. Nee, das eine Aussprachereform. Ja. Aussprachereform. Ach, Aussprachereform, ganz genau. Genau, die muss her. Ja. Mhm. Man reicht doch, dass wir alle Unterschicht sind. Man muss es doch nicht sofort merken. Nee, das. Und woran merkt man, dass man eben nicht unterschichtig ist? Dadurch, dass man, sagen wir mal, sich bei Opern auskennt. Ja, unter anderem, genau. Und dann ist man Oberschicht. Wenn man ja, sich ja, mit. Und aber trotzdem auch wieder eine P- und B-Verwechslung ja, im Grunde. Oper, Ober. Und insbesondere auch über die. Herr Ober, bitte Zaren. Die Aussprache, Zaren, die ja, man sich so aneignet, ja, kann man sich auch so schichtenmäßig dann irgendwie zu erkennen oder das eben auch nicht. Das merkt man zum Beispiel sofort bei dir. Was denn? Ne, im weiten Sinne Ruhrgebiet, Fußballfan. Ja, und? Was noch? gesunkenes Prekariat. Ja, ganz genau. Ach so, wusste ich gar nicht, dass das so viel aussagt. Prekariat. Fühle ich mich erkannt. Ja. Mhm. Ja, weil in Berlin ist es ja irgendwie, das ist ja ganz schwierig. Wie war das jetzt bei Prekariat? Würden die aber trotzdem... Nee, es gibt einen T. Ach, das Prekariat. Ist ja ein T da hinten. Wie bei Proletariat, Prekariat. Ja. Ah ja, da sprechen wir es, aber auch wir richtig. Meint oder Leute, wie? Die sich in prekären Lebenssituationen befinden, wie du, wo man nicht weiß, was wird morgen sein? Naja, morgen noch, aber übermorgen wird es langsam eng. Übermorgen wird es langsam eng. Ja. Also du ja, bist eben auch nicht öffentlicher Dienst, keine Festanstellung, nee, sondern ja, musst du kicken, wie es irgendwie weitergeht, kannst die Hoffnung haben, dass du ja, bist tendenziell überqualifiziert. Wofür? Für das, was du machst? Ja, das würde ich nicht behaupten. Doch, würde ich aber tendenziell aber streng behaupten. Was? Ja, das kann auch sein. Desinteressiert und überqualifiziert. Ja. Zwei typische Merkmale des Prekariats. Des modernen, tragenden Prekariats. Mit, gewissermaßen auch prekärem Slang. Ah ja. Sagt mal das Slang? Oder nennt ihr den Dialekt bei euch im Ruhrgebiet? Ist das Ruhrgebiet? Ich frag dich immer wieder, wa? Also ich würde eher sagen, mir würde am besten dann so sag mal, so kannst du mal den Bonbon aus dem Mund nehmen? Nee, lassen drinnen, bitte! Mir würde so ein Ausdruck nicht dir wie Dialekt, sondern Sprachfärbung zum Beispiel. Sprachfärbung? Ja, ja. Gut, okay. Aber bin ich mit Ruhrgebiet ganz falsch? Sauerland? Ja, auch falsch. Naja, nördlich des Ruhrgebietes, man nennt das aber nördlich des Ruhrgebietes ist doch schon Sauerland auch, oder? Ich kenne mich ja nicht so aus. Sauerland liegt irgendwie ganz in der Nähe vom Ruhrgebiet, klar. Ja, sag doch. Aber eher nördlich? Aber ich war einmal im Sauerland oder zweimal. Ja, wirst du dann wissen, ob du da vom Ruhrgebiet aus nach Norden gefahren bist oder nach Osten? Weiß ich nicht, da hatte ich noch keine Brille und war schon kurzsichtig. Dann haben sie dir die Augen verbunden, nicht dreimal und den Zug gesetzt. Ja, das war diese Pfadfinderzeit, diese Schnitzeljachtzeit. Das war hart. Schnitzeljacht. Im Osten ist es Schnitzlerjacht. Naja, nee, das ist jetzt wieder ganz blöd. Ach so, verstehe. Verstehen wir. überhaupt gar keiner mehr. Nee, stimmt ich, also nee, das ist halt das Problem. Ey. Beim Jugendsender arbeiten ist er auch bitter. Ich habe neulich in der Fernsehsendung gesehen, da haben die jungen Menschen, also ihr wisst ja, was wir Tierhörer sind, haben die Honecker-Fotos gezeigt und gefragt, ob die den kennen, wer das sein könnte, ob sie den Namen Honecker schon mal gehört haben. Null. Nee, keiner. Dafür haben sie dann Inforadio. Also jetzt gewissermaßen intellektueller Leuchtturm unserer Anstalt hier. Allerdings. Haben sie eine Umfrage gemacht, wer wohl wann Picasso gelebt hat. Ja. Da waren die, der hat jetzt 125. Geburtstag. Da waren die irgendwie, irgendwann vor 1000 Jahren. Ich meine, das stimmt, der gemalt hat er so, aber trotzdem ist es irgendwie eine Antwort, die nicht ganz präzise ist, oder? Also, Gerald. Gerald. Aber ist doch Quatsch, was du erzählst. Was denn? Ja, dass der malt wie also, vor 1000 Jahren. Also, sag mal, findest du das eine höfliche Gesprächseröffnung? Was ist denn? Doch Quatsch, was du da erzählst. So kommt man doch jetzt nicht aber das ist doch keine Eröffnung mehr. Das tut auch wieder, ne? Tut mir leid. Gut, also ich will auch ist überhaupt Quatsch, keine was ich erzähle. Einwände super, machen. Jetzt sag doch mal, ist Quatsch, was ich erzähle. Und warum? Nee, ich weiß es nicht. Ich fand nur, ich habe den Eindruck, dass du das nicht weißt. Na, Moment. Schnell ist er irgendwie mit der Wertung da. Ach, ist Quatsch, was du erzählst. Aber warum weiß ich eigentlich nicht? Nee, pass auf. Worauf ich mich jetzt beziehe, mein noch recht aktueller Eindruck ist, ich habe eine Sendung gesehen auf Arte. Oh, vor ein paar Tagen nachts. Wir sind hier nicht bei Arte, Freundchen. Ja, ist mir egal. Okay. So, über den Friseur von Picasso. Und der Friseur von Picasso, Arias, hieß Arias. Ja. Und da gab es eben auch Bilder immer wieder da von Picasso zu sehen und Picasso selber. Ja. Und die Bilder, die ich da gesehen habe. Da hat er nicht viele Haare gehabt mehr, oder? Nein, da hat er nicht viele Haare gehabt. Ich will auf den dahingeschmissenen Nebensatz, dass das irgendwie Bilder sind, wie man sie vor 1000 Jahren vielleicht gemalt hat. Fand ich nicht. Ich ja auch nicht. Ja, gut. Nur manchmal hat er natürlich irgendwie schön gekrakelt. Und aber auch wunderbar aus dem Fahrradsattel und dem Fahrradlenker einen schönen Stierkopf gemacht. Das muss man erst mal sehen und wissen und können. Ja. Na, so besessene Gerald, Menschen. Gerald. Mhm. Prost. Ja, wir haben uns jetzt hier ganz schön verquatscht. Da ist schon 10:30 praktisch. Ist das wahr? Ja. Oh, absolut. Du weißt ja, die Nachrichten sollen eigentlich um 9:30 kommen und verantwortlich dafür, Gerald, bist du. Da zeichne ich mal wieder meinen Namen drunter. Wenn es jetzt wieder später geworden ist, dann ich kann immer sagen, ich bin Künstler, ich war mit den Gedanken ganz woanders, ich bin Moderator. Nee. Ich muss... Das geht alles auf meine schon längst schwerst beladene Kappe. Kein Grund dafür. Ja. Aber ich meine, wir können so entschuldigen, wir liegen ja praktisch beide ölbefleckt unter der Telefonanlage und schrauben, was das Zeug hält. Wie Sau schrauben wir praktisch. Den Stress nebenbei noch irgendwie auszustehen. Genau, die Telefonanlage wieder schweißen, das ist eine schöne Scheiße. Paul von Dyk spielt live in Berlin und ich gehe hin. Klingt gut. Aber Paul van Dyk spielt live in Miami und ich flieg hin. Klingt irgendwie besser. Fritz macht's möglich und fliegt euch zu den besten Konzerten der Welt. U2 in Honolulu, Kylie Minogue in Sydney, Paul van Dyk in Miami, Blockparty und Panic at the Disco in Las Vegas, die Black Eyed Peas und die Pussycat Dolls in Los Angeles. Alles live und alles weit, weit weg. Fritz führt euch zu den besten Konzerten der Welt. Macht an und mit. Immer Montag bis Freitag, immer nachmittags um 4. Fritz. Und das hört man. Also immer Wortspielen und man ist voll am Arsch, wa? Paul van Dyk spielt in Miami und ich flieg hin. Wenn ich hinfliege, tue ich mir total weh und bluten die Knie. Verstehe ich nicht, was daran attraktiv sein soll, aber heute, Jugend, kriegt man ja mit allem Möglichen. Ist mir jetzt so real. Du sagst Gerald. Es. Ja, nee, fand ich genau richtig, ist vielleicht was dir dazu nicht eingefallen immer so, ist. Aber manchmal ist es total toll, wenn die dir gegenüber zu stehen. Wieso? Und deinen total derangierten, ratlosen Blick genießen zu können. Was für einen Blick willst du denn und sonst auch so? Und ich flieg hin, aua, 22:42 Uhr. Tut mir leid. Info. Kein Grund. Mit Gerald Kötterheinrich. Die Zahl der neu diagnostizierten HIV-Infektionen in Deutschland bleibt weiterhin hoch. Wie das Robert-Koch-Institut in Berlin mitteilte, hat sich die Zahl mit fast 1200 Fällen im ersten Halbjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahreszeiträumen auf hohem Niveau stabilisiert. Mit 62% stellen Männer, die Sex mit Männern haben, haben nach wie vor die größte Gruppe. In Österreich sind die Sozialdemokraten nach dem Abbruch der Verhandlungen über eine große Koalition zur Wiederaufnahme der Gespräche mit der konservativen Volkspartei bereit. Das teilte SPÖ-Chef Gusenbauer nach einer Unterredung mit Bundespräsident Fischer mit. Gestern Abend hatte die konservative Volkspartei des scheidenden Bundeskanzlers Schüssel die Gespräche abgebrochen. Hintergrund ist die Einsetzung von zwei Untersuchungsausschüssen gegen die Regierung Schüssels. Sie betreffen den Kauf von Eurofightern und mehrere Bankenaffären. Die Bereitschaft Nordkoreas zu neuen Verhandlungen über sein Atomprogramm ist international begrüßt worden. Bei einem geheimen Treffen mit den USA in Peking hatte Nordkorea die Wiederaufnahme der Gespräche zugesagt. Die neue Runde könnte nach Erwartungen der USA schon im November oder Dezember stattfinden. Die Gespräche sind seit über einem Jahr unterbrochen. Die Krise hatte sich verschärft, nachdem Nordkorea vor 3 Wochen nach eigenen Angaben erstmals eine Atomwaffe getestet hatte. Die UNO hat den mangelnden Fortschritt im weltweiten Kampf gegen Hunger beklagt. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO hat sich die Lage in den vergangenen 10 Jahren nicht verbessert. Nach wie vor gäbe es mehr als 820 Millionen Menschen, die an Hunger und Unterernährung litten. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin verloren, und zwar mit 2:1 nach Penaltyschießen bei den Iserlohn Roosters. Und in der Fußball-Champions League sind die Ergebnisse im Grunde längst klar, aber ich weiß es nicht wirklich, weil ich hier einfach irgendwie, ich bin hier aufgehalten worden. Jedenfalls kurz vor Schluss hat Bremen in Sofia 3:0 geführt. Willst du schnell raushören und kicken? Die haben auf jeden Fall gewonnen. Unterhalt so lange aber, die Leute. Aber, was interessieren deine Hörer denn Fußballergebnisse? Bitte. Jetzt mal nicht so über meine Hörer. Mich interessiert das auch wie Sau zum Beispiel. Ja, das habe ich immer. Wie hat deine Union gespielt? Ja, ja. Und bei Bayern München. Wie hat deine Union gespielt? Ja, immer wieder gut. Deshalb sind sie auch irgendwie Fünfter noch da in der Regionalliga Nord. So, und bei Bayern München gegen Sporting Lissabon jedenfalls stand es kurz vor Schluss 0:0. Wetter. Tja, was haben wir denn hier? Die Nacht liegt an, es gibt immer wieder Schauer und es kühlt ab auf 8 bis 5 Grad. Morgen gibt es viele Wolken und zeitweise Schauer. Am Abend kann sich auch Schnee mit reinmischen, der ist nass. Und glitschig und eklig, ja. Und schmilzt auch sofort wieder. Dazu, hier, hier glaube ich kein Wort, du kannst ja nicht mal die Fußballergebnisse sagen. Dazu wird es immer windiger und in Böen auch stürmisch windig. So dass Regenschirme in Böen durch den Wind. Wo sind denn Böen? Dass man die Böen meidet? Ja, die Böen sind vor allen Dingen... In denen wird es ja stürmisch windig. Ja, die Böen sind da, wo du dann wohl nicht... Nee, ich will das nicht sagen. 6 bis 9 Grad insgesamt weiter. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz auf der A105 Wedding Richtung Reinickendorf ist die Auffahrt Kurt-Schumacher-Platz gesperrt. Ansonsten nichts Aktuelles. Gute Fahrt. Gerhard, hier gut, kein Wort, danke. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. So, dann machen wir jetzt gleich mal einen Krach, der mir gefällt und mich beliebt. I feel withdrawal, and there was many sludge in my hand. I just couldn't get. nicht vom Testbild, liegt und schnarcht. Mault er nur herum und lässt uns nicht in Ruhe. Drum liegen wir hier und dröhnen uns zu. Und wir denken uns, wir würden lieber sterben, als so doof wie unsere Alten zu werden. Doch höchstwahrscheinlich wird nichts raus, denn das dachten unsere Alten früher auch. Und auch wir sind schon so doof, so doof, so doof wie unsere Alten. So doof, so doof, so doof wie unsere Alten. So doof wie unsere Alten. So doof wie unsere Alten. Die Alten glotzen weiter in den Fernseher und unsere Gläser sind voll. Unser Kopf bleibt leer, wir bleiben liegen und können uns an nichts halten, denn wir bleiben so doof wie unsere Alten. Und so geht alles immer im Kreis herum und niemand kann was dagegen tun, denn auch wir sind schon so doof, so doof, so doof wie unsere Alten. Ja, tut mir leid, der ein oder andere aufgewachtere Hörer wird es erkannt haben, ist tendenziell eher ein hörerkritischer Song von den Aeronauten. Die spielen, wenn mich nicht täuscht, morgen im Knark-Club. Ich weiß aber, müsst ihr selber nochmal im Netz kicken, aber schon im Knark. Und ich glaube, morgen haben wir auch eine neue CD rausgebracht, die die finde ich nicht so toll, aber die Aeronauten finde ich so, so, so toll. Die sind toll und die spielen unter Umständen morgen. Kann ich leider ja nicht hingehen, würde ich gerne, aber auch gerne hingehen. Ich glaube, morgen. Ansonsten spiele ich am Freitag um 20 Uhr, 20 Uhr in der Volksbühne, 10 Jahre Videoschnipsel. Ja, so, was machen wir jetzt? Ach so. Kinder, mit der Telefonanlage wird heute nichts. Ihr könnt euch zurücklehnen, zurücklegen und Musik hören. Ich werde hier heute ein bisschen seltsame, verschiedene Musiken durcheinander spielen, wie ich es ja immer mache, aber eben konzentrierter als sonst. Das heißt wirklich Musik an Musik an Musik an Musik an Musik an Musik an Musik an Musik an Musik. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es natürlich irgendwie etwas repräsentativer vorbereitet. Ist jetzt nicht der Fall. Als nächstes kommt auch eine Frau, von der ich irgendwie schon eine Weile kenne, so, und von der mir gelungen ist, im Netz jetzt insgesamt 12, 13 Songs zusammenzutragen. Anna-Lisa Ingemannsson ist auch so eine, die nicht so richtig aus dem Musikbusiness kommt. Man hört es auch, dass es eigentlich nicht kann. Es hört sich dann natürlich, wie es in so einem Fall immer ist, natürlich irgendwie ein bisschen einerseits doof und lustig an. Man kann schnell sagen, ist ja so scheiße. Gleichzeitig ist es dann weit doch so mit Herzblut und mit aller Ernsthaftigkeit und wirklich gesungen ist es dann doch immer sehr rührend und schön. Anna-Lisa Ingemannsson, eine Schwedin, von der hat irgendwie so ein paar Platten geben muss, die aber immer nur so best-of verhackstückt im Netz kursieren, und wir hören uns jetzt von Anna-Lisa Ingemannsson Kalinka an. Kalinka, Kalinka, Kalinka, Kalinka. Annalisa Ingemannsson. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, mit einer meiner legendären Hüftbewegungen, einem Bodycheck, einer Blutgrätsche, habe ich die Telefonanlage ins Jenseits befördert. Das heißt, wir können hier heute nicht direkt telefonieren. Das heißt, ich spiele hier Musik meiner Wahl. Ihr könnt aber natürlich euch trotzdem an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden und da all eure Sorgen loswerden. Oder vielleicht jetzt mal über den halbautomatischen Anrufbeantworter einfach die nächste Sendung gestalten. So tun, als ob es Gespräche gäbe. Ihr ruft da einfach an und quatscht den richtig massiv zu, dass er das eben nicht so runterschneiden kann auf 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, sondern mindestens 1,5 Stunden dazu die braucht, um die Fülle des von euch gelieferten Materials angemessen zu verarbeiten. Das wäre die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Also, halbautomatischer Anrufbeantworter, da könnt ihr, wie gesagt, anrufen. Ich gebe vielleicht nochmal die Nummer durch. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Und dann kommt in aller Regel normalerweise das, was wir jetzt gleich hören, raus. Ihr habt heute aber die Gelegenheit, jetzt den mal richtig voll zu ballern, dass nächste Woche, dass er ungefähr eine Stunde dauert. Ja, hallo, ich wollte nur mal sagen, Unterschicht ist was Tolles, endlich noch eine neue Randgruppe, in die man sich einordnen kann. Und außerdem ist es doch eh langweilig, Kohle zu haben, denn dann ist man ja wie die meisten. Also sag ich nur, let's get it on vor die Unterschicht. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kuttner, ich bin Zwolle. Du hast heute wirklich ein Thema wegen dieser Unterschichtsgeschichte, also Unterschicht. Und zwar hätte ich da auch was mitzuteilen. Kennst du das Wort Lumpenproletariat? Also das ist so eine, auch das ist so was Ähnliches, was die Nazis haben ja gesagt, Untermenschen. Und die Kommunisten haben doch gesagt, Lumpenproletariat. Und ich hab dann mal und in so einen Duden drin gekickt, was Lumpenproletariat ist. Das ist so was Ähnliches, also wo einer schon fast am Boden ist, aber total reaktionär. Das sind diese Typen gewesen, also ich sag mal heutzutage, also man kann das so vergleichen mit Altklinike. Und wo ist auch immer Krawall? In Lichtenberg, da ist auch so ein Nest da von den Nazis. Mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink, der mich woanders hinbringt. Ich will nicht mehr bleiben und diesen Weichen, die mir ihre reichen Hände reichen. Ich habe ja in meinem Leben jetzt auch schon in der letzten Zeit viel mit der Polizei zu tun gehabt. Und ein bisschen Bockmist gebaut. Ich bin besoffen Fahrrad gefahren und habe eine Geldstrafe gekriegt. Und die tue ich im Moment in so einer Art Suppenküche abarbeiten. Schwitzen statt sitzen heißt es. Und da habe ich auch jeden Tag mindestens 30 bis 40 Personen, die auch Unterschicht sind. Das heißt, die haben kein Geld, die haben keine Perspektive mehr, arbeiten sowieso nicht mehr. Familie ist auch zugrunde gegangen und zum Schluss hilft nur der Alkohol oder wie heißt es, komische Zeug, der Früchtetee. Hallo. Ich habe neulich den billigsten Alkohol jenseits der Oder entdeckt, und zwar in einem chinesischen Fachgeschäft für chinesische, vietnamesische und thailändische und überhaupt asiatische Lebensmittel. Das ist so eine Art Reisgetränk, was ca. 2 Euro den Liter kostet und absolut ekelhaft schmeckt, aber man kann es ganz gut mit Apfelsaft verdünnen und das hat 18%. Und ja, es gibt billigen Alkohol, auch wenn er nicht schmeckt. Die Degeneration schreitet voran, was es in den USA schon seit Jahrzehnten in einigen dortigen Staaten gibt, nämlich dass der aus dem Biologieunterricht die Evolutionstheorie rausgeworfen wurde. Das ist vor kurzem an 2 Schulen ist das passiert in Hessen, in der Stadt Gießen. Da haben also auch religiöse Fanatiker im Schuldienst die Evolutionstheorie aus dem Biologieunterricht rausgeworfen. Vielleicht kann da mal nachgeforscht werden, ob die Sache wieder halbwegs in Ordnung gebracht wurde. Unter Schillers Bewegung trat ich unter die Schicht Braunkohle, Tieflicht, unter oben auf fraglich, unter so. Ich mal mich. Jo, ich wollte mal sagen, dass ich mich jedes Mal über den Sprücheklopfer hier im HAB freue. Es macht irgendwie Spaß. Es hört sich immer an wie Gedichte. Es ist schick. Hallo, ich bin der Buschmann und ich bin seit ein paar Jahren im Wald untergetaucht. Poppala Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. In der Schule sagt der Lehrer, alles was mit Un anfängt, ist was Schlechtes und zählt diverse Sachen auf, die ja auch besprochen sind. Und dann sagt er, kann mir einer ein Beispiel nennen, meldet sich Fritzchen und sagt Unterricht. Geld allein macht nicht glücklich, man muss es auch haben. Oder Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und Benjamin Franklin hat gesagt, Geld ist geprägte Freiheit. Und Oscar Wilde hat gesagt, als ich jung war, glaubte ich, Geld ist das Wichtigste im Leben. Jetzt, wo ich alt bin, weiß ich, Geld ist das Wichtigste im Leben. Und dann fräten, swapen, suchen, langsam garn und pupen, das ist Lebensart. Goodbye. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Speed King von einer Band her tendenziell eher die Purple. Tendenziell. Das war die Purple. Was tendenzieller ist, kann ich euch nachher vielleicht nochmal, wenn man Zeit ist, vorführen. Wir haben ja heute nicht so die Gelegenheit, direkt zu telefonieren, weil gewissermaßen ich die Anlage kaputt gemacht habe. In einem Akt von jugendlichem Vandalismus, der mir eigentlich nicht mehr zusteht, zu dem ich mich aber als Moderator eines Jugendsenders dann doch wieder verpflichtet fühlte, habe ich hier die Anlage in Schutt und Asche gelegt. Ihr könnt euch jetzt bestenfalls an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam, 70 97 330. Und da so sagen, was ihr wollt. Wir waren bei Japan, von daher jetzt, also von daher ist hier heute Musik, angesagt, Japan, Boris. Boris, auch ein Japaner, nennt sich aber nach einem Song von den Melvins, ein Song, der auch nicht so leicht anhörbar ist, und macht Musik, die dann Melvins-like auch nicht ganz so easy zu genießen ist, aber toll. Boris mit Pink von der gleichnamigen, vom gleichnamigen Album aus dem vorigen Jahr. Boris Pink. Boris war das. Da würde eigentlich, müsste man da gleich nochmal Boblock 3 hinterher spielen, oder? Fällt mir da an der Stelle ein. Der asoziale Staat. Stopp, falsch, noch nicht. Jetzt machen wir. Kommt gleich. Ich wollte nochmal hier so. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, ich habe hier die Telefonanlage in Schutt und Arschelicht. Von daher wird hier heute nicht telefoniert. Ihr könnt natürlich telefonieren, aber das heißt, dass ihr den halbautomatischen Anrufbeantworter anruft, dessen Nummer ja eigentlich wahrscheinlich bekannt sein dürfte. Ansonsten klingt sie so. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. Aber dafür spiele ich hier eben lauter Musik. Zum Beispiel Boblock 3, auch so ein Typ, der mir total am Herzen liegt, den ich schon längere Zeit immer wieder mal unregelmäßig, leider ist ja leider keine Musiksendung, spiele. Mit einem nicht ganz höflichen Song, der aber extrem gut klingt. Clap your tits. Block 3, dann machen wir den Zusammenschnitt der letzten Sendung hören, oder? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Der asoziale Start in die Zukunft. 59. Teil. Hallo.

Did you buy so it must be? What about? McDowell war das mit Louise. Da stellt sich ja dann, wenn man so einen Song hört, die Frage, ob Weiße überhaupt den Blues singen können. Und dann stellt sich aber auch gleich die Frage, ob Blaue den Weißen singen können. Die Frage beantworten die Bonzo Dog Duda Band. Can Blue Men Sing the Whites? I gotta keep my strength, I gotta do a show tonight. I have a sip of coffee. straight mohair suit, pull on my dirty jeans. The man comes round to pick me up. I holler, hello, boys. I gotta mess my hair up, gotta make some noise, blue. Two men sing the wines, or are they heavy cries of singing? What do you mean? Ladies and gentlemen, we'd like to do you a little number now. It's been very lucky for us, but during the Depression, when everybody was very depressed. Bonzo Dog Band, manchmal heißt es auch Bonzo Dog Duda Band mit Ken Blumen, Sing the Whites. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Genau, tiefer Blick in die Augen, lag die Telefonanlage auf dem Rücken und rührte sich nicht mehr. Er ist wieder da. Hallo, hallo, hallo. Hier spricht Johnny Cash. Ich bin leider tot, was sich nicht mehr ändern lässt. Hey Leute, hier ist Olli Scholz. Raubtier der Liebe und Psychopath vom Dienst meldet sich mit gesungener Kolumne zurück. Dich, wer gibt es eigentlich noch real? Wer spielt nicht nur mit dem Gefühl? Ein Schulz, ein Song. Olli Scholz, singendes Statement. Ich bin pleite, ich bin voll blank, ich bin Deutschland. Ab jetzt wieder immer bei den Radiofritzen. Ein Schulz, ein Song. Ein Schulz, ein Song. Wir können ja drüber reden und ich sing dir davon. Mittwochmorgens um kurz vor 8 und Donnerstagnachmittags um 20 vor 5. Fritz. Und das hört man. 23.34 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Gerald Kötter-Heinrich. Die Zahl der neu diagnostizierten HIV-Infektionen in Deutschland bleibt weiterhin hoch, wie das Robert-Koch-Institut in Berlin heute mitteilte, hat sich die Zahl mit fast 1200 Fällen im ersten Halbjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahreszeiträumen auf hohem Niveau stabilisiert. Mit 62% stellen Männer, die Sex mit Männern haben, nach wie vor die größte Gruppe. Angesichts der schwierigen Lage in Afghanistan hat die NATO, die Europäische Union und die UNO zu mehr Engagement aufgefordert. NATO-Generalsekretär de Hoop Scheffer mahnte im Berliner Tagesspiegel, wenn sich die internationale Gemeinschaft nicht verstärkt in Afghanistan einsetze, werde das Land wieder ein Exporteur des Terrors. Russland hat die angekündigte Wiederaufnahme der Sechsergespräche über das nordkoreanische Atomprogramm begrüßt. Russlands Ziel bleibe weiterhin eine kernwaffenfreie koreanische Halbinsel, sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Iwanow. Nordkorea hatte sich heute überraschend zur Wiederaufnahme der Sechsparteiengespräche bereit erklärt. Auch die USA begrüßten den Schritt. In der Fußball-Champions League hat Werder Bremen bei Levski Sofia mit 3:0 gewonnen. Bayern München spielte gegen Sporting Lissabon 0:0 unentschieden. Die Bayern sind damit schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Und in der deutschen Eishockey-Liga verloren die Eisbären Berlin bei den Iserlohn Roosters mit 1:2. Das Ganze nach Penalty-Schießen. Wetter. In der Nacht gibt's immer wieder Schauer und es kühlt ab auf 8 bis 5 Grad. Morgen dann viele Wolken insgesamt und zeitweise auch Schauer. Am Abend kann sich ein nasser Schnee da reinmischen. Dazu wird es immer windiger, in Böen auch stürmisch bei nur noch 6 bis 9 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung A115. Die AWUS ist das, statt auswärts Richtung Nutetal. Vorsicht bitte in Höhe Babelsberg. Hier ist der rechte Fahrstreifen nach einem Unfall gesperrt. Ansonsten nichts Aktuelles. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Я ж посею у меня лёс, я мажу чужди делёс. Ох, тандар-мандар, шишки-брешки, чинчир-венчир-вергирьон. Я мажу чужди делёс. Ережди гулиня ляй, я мажу чужди делёс. Ох, kandar vandar shishki brishki chinchir vinchir virgiryon nyama zhuchay didyali yerujav gulinyalei nyama zhuchay didyali ох kandar vandar shishki brishki chinchir vinchir virgiryon nyama zhuchay didyali yernurove ulinyalus nyama zhuchus didyalus ох kandar vandar shishki brishki chinchir vinchir virgiryon Няма жучу зидялюс, Ер поклою линялюс, Няма жучу зидялюс, Ох, тандар-вандар, шишки-брешки, Чинчир-винчир-биргирьон, Няма жучу зидялюс, Ер поеме линялюс, Няма жучу зидялюс, Ох, тандар-вандар, шишки-брешки, Чинчир-винчир-биргирьон, Няма жучу зидялюс, Ерыш меня улинялюс, няма жучу зидялюс. Ох, тандар-вандар, шишки-брешки, чинчир-винчир-виргирьо, няма жучу зидялюс. Ер суверпе улинялюс, няма жучу зидялюс. Ох, тандар-вандар, шишки-брешки, чинчир-винчир-виргирьо, няма жучу зидялюс. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, kein Frust. Die Telefonanlage funktioniert. Praktisch nicht. Von daher habt ihr aber anrufen könnt ihr natürlich, aber eben praktisch nur den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn er den anruft, dann könnt ihr richtig praktisch die Sendung, wie die Sendung vollquatschen. Das könnt ihr. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Ansonsten spiele ich hier heute ein bisschen Musik, wie zum Beispiel eben litauische Lieder. Jetzt ja, das hat mir gut gefallen. Da würde ich gerne mal genau wissen, von wem das ist. Das war von Frau M. Grakauskiene. Wartet. Apasijaulilius. I saw the flex. Wahrscheinlich ich rupfe den Flachs oder irgendwie sowas. Heißt es. Das war das eben. Jetzt machen wir eine Spur, so ein bisschen Brecht-Eisler-mäßig weiter. Erstmal mit Freigang mit dem Kanonensong, dann mit den Goldenen Zitronen von ihrer neuen CD, die heißt Lenin, dann auch Lenin selbst und dann vielleicht noch mit dem jüdischen Partisanenlied. Okay, das ist ein schöner Dreierblock, oder? Freigang, Kanonensong, Lenin und dann von Armi Flammer, Mosche Leiser und Gérard Barrault ein Partisanenlied. Okay, los geht's. Und Tim war dabei Und George ist der Jant geworden Doch die Armee fragt kein mehr sei Und marschierte ihn auf den Norden Soldaten wohnen auf den Kanonen Von K bis Ho Chi Minh Wenn es mal regnete und es begegnete Ihnen neue Rasse, ob braun oder blasse Dann machen sich vielleicht daraus ihr Biffstick Tatar! Johnny war der Whisky zu warm Und Jimmy hatte nie genug Decken Aber Georgie nahm beide beim Arm Und sagte, die Armee wird nicht verrecken Soldaten wohnen auf den Kanonen von Wenn es mal regnete und es begegnete Ihnen neue Rasse, ob braun oder blasse Dann machen sie vielleicht daraus ihr Wiesling We'll be right back.

musst nicht sorgen, als du gehst im letzten Weg. Wenn Himmeln bleien, verstellen bläue Teig, weil kommen wird noch unser Reus gebänkter schon. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind in Dorn, weil kommen wird noch unser Reus gebänkter schon. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind in Dorn. Es wird die Morgensonne beleuchten unser Heind, die schwarzen Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und neu versäumen wird du Sinn für den Kagor, die Parol sollen dann du Fried von dort zu dort. Und ob versäumen wird du Sinn für den Kagor, die Parol sollen dann du Fried von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied, find's immer vollgeläufen frei. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Palmenland bis Land vom weißen Schleim. Wir kommen ein mit unser Fein, mit unser Rein. Und wie gefallen dieser Spritz in unser Blut, sprotzen wir dort unser Gebure, unser Mut. Und wie gefallen dieser Spritz in unser Blut, spritzen wir dort unser Gebure, unser Mut. So keinmal, als du gehst im letzten Weg. Wenn Himmeln bleine, verstellen bläue Teig. Weil kommen wird noch unser Reus gewängter Schau. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind in Dau. Weil kommen wird noch unser Reus gewängter Schau. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind in Dau. Thank you. Extrem lässige Musik von den Kapverdischen Inseln war das. Das ist doch vielleicht auch nochmal ein schöner Übergang hin zu Anna-Lisa Ingemannsson. Wem kann Segler verrüten gehen? Wem kann rüten oder? Wem kann Schiljas von Wellen sehen? Rüten hat viel Adoran. Es liegen drei Kaiser begraben hinter Das Große bleibt groß, nicht drum klein, nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zu Halt. Und gehen sie einher wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. In der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Trauer. Das Große bleibt groß, nicht und klein, nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 70 97 330. So, das war eben Hans Eisler davor. Anna-Lisa Ingemannsson und jetzt nochmal DJ Suginho. Fazendo a mulher perder a linha.

von Mainz bis an die Memel, schicke Videoschnipsel zum 10. Geburtstag der Videoschnipsel. Eigentlich. Hier nochmal die Telefonnummer und dann machen wir weiter ein bisschen Japan-Sound. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. 宿せるかもしれないから その絞んだ種をかじり取れるかもしれないから、愛と希望にむせび泣きながら正月の区役所から盗んできた住民票の切れ端を私にください。その印刷された紙の中で人間でいれるかもしれない。その印刷された紙の中で日本人でいれるかもしれない。恋に破れた牛を食うため正月の肉屋から盗んできた Kamikami ist übrigens, die Karten sind weg. Kamikami. Watashi ni kudasai.彼に会えるかもしれない。天使の誘惑に誘われて正月の紀ノ国屋から盗んで鉄より重い本を一冊私にください。その読めない字で何か思い出せるかもしれないから、その読めない字で何か喋れるかもしれないから、いつものように思い立て正月の産婦人科から盗んできた生まれたばかりの赤ん坊を私にください。裾の小さな塊を抱いて歩けるかもしれないから、その小さな塊を抱いて眠れるかも眠れるかもしれないから、 Kamikami, Kono Rekord Owatashi ni Kudasai hieß dieser Song, was immer das bedeuten mag. Jetzt haben wir mit Strange angefangen, dann machen wir gleich mit Strange weiter, oder? Es kommt jetzt hier die Deste Santurce a Bilbao Blues Band mit Hombre del und dann 600, weiß nicht, was auf Spanisch heißt. Deste Santurce a Bilbao Blues Band und danach würde dann, glaube ich, auch passende, sagen wir mal, ungarische Coverversion von den Doors, von Light My Fire. Jetzt erstmal Bilbao Blues Band, Deste Santurce a Bilbao Blues Band und danach dann ungarische Coverversion von den Doors, Light My Fire. No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable, ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal, ya se cala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás. Unas gotas de lluvia en la comida, no te preocupes, pronto escampará. Concha coge a los niños que parece que la cosa va más. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. El héroe del domingo cabizbajo agarrota su pie contra el pedal. La lenta procesión camina al negro pozo de la gran ciudad. Mañana es lunes, la semana empieza, fatigado el caballo de metal. Triste figura porta el caballero, doña Concha comienza a bostezar. Ahora no corras, Pepe, ten cuidado, ese loco que viene por detrás. Hay que parar porque la niña tiene irresistibles ganas de matar. A, B, la teatro de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de day. Hold my hold up, needs to last. Get up on my no punchline, rock. Get up on my no punchline, rock. This time I get his account. Ahhoz dummer volt időnk. A sárban fekszünk, nincs erő. Ganz vorsichtig zu formulieren. Die Doors. Like my fire. Hört man nicht jeden Tag auf Ungarisch. Wir telefonieren ja heute leider nicht. Ich habe die Anlage in Sand gesetzt. Jetzt funktioniert sie zwar, aber jetzt sagen wir, die letzten 35 Minuten bringt sie ja überhaupt gar nicht mehr. Ihr könnt aber natürlich nichtsdestotrotz den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 70 97 330. Auf ihrer neuen CD besingen die Goldenen Zitronen, auf ihrer neuen CD, die Lenin heißt, besingen die Goldenen Zitronen ja verschiedene Leute. Nicht nur Lenin, sondern ihr Vater Böhm, Mickey Rourke und sie singen von Wesley Willis. Den Song würden wir uns gerne, würde ich euch gerne noch vorspielen, um danach eine Coverversion. Wesley Willis vor ein paar Jahren, so ein riesengroßer, 1,80, 110 Kilo schwerer Schwarzer in Chicago, Straßenmusiker, der da so legendären Status hatte, von dem es nicht endlos Platten gibt und der eigentlich so eine Art singender Konzertrezension, weil er auf Konzerten mal die Leute besungen hat, die er dufte fand oder auch scheiße fand, hat er irgendwie besungen, hat sich die Musik nicht allzu viel unterschiedliche Musik gemacht, sondern hatte so 3-4 Standard-Dinger, die hat er dann irgendwie durchgepfeffert. Darüber singen, über den er ist vor kurzem gestorben, von dem singen die goldenen Zitronen jetzt, die Dämonen des, von den Dämonen des Wesley Willis. Und danach würden wir dann eine Coverversion von Wesley Willis, wahrscheinlich größtem Hit, Alanis Morissette hören. Hier in der Version von den Delusions of Grandeur. Also jetzt erstmal die goldenen Zitronen von den Dämonen des Wesley Willis und danach Delusions of Grandeur, Alanis Morissette, jetzt die goldenen Zitronen. Try to fuck with me while I'm playing my music, Damon. Don't fuck with me. I'm not your toy. love a sweet woman to the end. You're my honey lover to the max. You got a sweetheart for years to come. You are so lovable to me in the long run. Rock over London, rock on Chicago, Taco Bell, make a run for the border. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. So, das waren eben die Delusions of Grandeur mit Alanis Morissette, einem Wesley Willis Cover. Hey, liebe Studentinnen und Enten. Unterbrecht euren profitablen Handel mit internationalen Hedgefondsanteilen. Legt an euer wertvollstes Geschmeide, eure Nerzmäntel und Hermelin-Capes. Und verlasst die marmornen Bäder eurer Grunewald-Villen für einen guten Tanz. Fritz Uni Cocktail Deluxe. Natürlich im Fritz Club. Natürlich auf drei Floors. Und egal, ob ihr kein Geld, kein Sex oder überhaupt keine Ahnung habt, wie es weitergehen soll, Hauptsache ihr habt einen gültigen Studentenausweis, denn mit dem kommt ihr umsonst rein. Fritz Uni Cocktail Deluxe. Kommenden Freitag ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Fritz. Und das hört man. 0.32 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Gerald Kötter-Heinrich. In Österreich sind die Sozialdemokraten nach dem Abbruch der Verhandlungen über eine große Koalition zur Wiederaufnahme der Gespräche mit der konservativen Volkspartei bereit. Das teilte SPÖ-Chef Gusenbauer nach einer Unterredung mit Bundespräsident Fischer mit. Gestern Abend hatte die konservative Volkspartei des scheidenden Bundeskanzlers Schüssel die Gespräche abgebrochen. Hintergrund ist die Einsetzung von zwei Untersuchungsausschüssen gegen die Regierung Schüssels. Sie betreffen den Kauf von Eurofightern und mehrere Bankenaffären. Angesichts der schwierigen Lage in Afghanistan hat die NATO, die Europäische Union und die UNO zu mehr Engagement aufgefordert. NATO-Generalsekretär de Hoop Scheffer mahnte im Berliner Tagesspiegel, wenn sich die internationale Gemeinschaft nicht verstärkt in Afghanistan einsetze, werde das Land wieder ein Exporteur des Terrors. Russland hat die angekündigte Wiederaufnahme der Sechsergespräche über das nordkoreanische Atomprogramm begrüßt. Russlands Ziel bleibe weiterhin eine kernwaffenfreie koreanische Halbinsel, sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Iwanow. Nordkorea hatte sich überraschend zur Wiederaufnahme der Sechsparteiengespräche bereit erklärt. Auch die USA begrüßten den Schritt. In der Fußball-Champions League hat Werder Bremen bei Levski Sofia mit 3:0 gewonnen. Bayern München spielte gegen Sporting Lissabon 0:0 unentschieden. Die Bayern sind damit trotzdem schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Und in der deutschen Eishockeyliga verloren die Eisbären Berlin bei den Iserlohn Roosters mit 1:2 nach Penalty-Schießen. Ja, jetzt ist mein Computer irgendwie auch. Ich habe hier kein Wetter-Dingens-Bummens. Ich sag das Wetter jetzt einfach mal so, Mann, irgendwie wurmt es hier. In der Nacht gibt es immer wieder Schauer und es kühlt ab auf 8 bis 5 Grad. Tagsüber gibt es viele Wolken und zeitweise Schauer. Am Abend kann sich auch nasser Schnee mit reinmischen. Dazu wird es immer windiger, in Böen auch stürmisch. Ich glaube, daran liegt es. Bei nur noch 6 bis 9 Grad. Wir sind beim Verkehr, den hört jetzt keiner. A13 Dresden. Ja, wenn den Sender hört, hört den Verkehr. Ach so, okay. Nur da, weil dein blödes Piep-Piep nicht funktioniert. So gut. A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Stau gibt's zwischen Kittlitz und Dreieck Spreewald nach einem Unfall. Ansonsten allerdings auch nichts Aktuelles. Gute Fahrt jedenfalls. Oh, he was doing that. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier nochmal Cat Power. So long to Cat Power war das mit The Greatest, der Titelsong ihrer neuen CD. Dann machen wir jetzt noch die restlichen 20 Minuten noch mal ein bisschen Krach, noch mal ein bisschen Blues, Wiederbelebung. Als erstes vielleicht die Black Keys, zwei jungsche Typen aus Akron, Ohio, die nur so Gitarre, Schlagzeug und hin und wieder mal eine Orgel im Keller sitzen und dann versuchen so mit alten Röhrenverstärkern den authentischen Sound. Und hört sich immer ein bisschen an wie Led Zeppelin, aber schon irgendwie ganz lässig wieder zu beleben. The Black Keys mit Black Door und danach dann, was sollte danach kommen? Jack of Fire, auch so ein Typ alleine an seinem Dings, der dann Krach macht. Also als erstes The Black Keys, Black Door. Goodbye. Jack of Fire war das mit Moaning at Midnight, wie er jetzt selber nochmal gesagt hat. Da wird jetzt ganz so Gitarrenmesser-mäßig hier endet die Sendung. Vielleicht nochmal so ein charmanter, seltsamer, gerade gestorbener Zonenrock. Klaus Renft-Kombo mit dem Gänselieschen. Klassischen. Das, so eine Songs konnte man quasi nur im Osten machen. Ein klassischer DDR-Rock-Ballade, aber dann doch irgendwie lustig und charming. Klaus Renft-Kombo, Gänselieschen und danach dann nochmal Bob Lock 3 mit You Wanna What. Hier erstmal Klaus Renft-Kombo. Bleiben stehen, wenn dieser Marsch vorüberzieht. Ich denk mir schon, auf wen sie sehen, während sie auf ihre Gänse sieht. Unsere MPG hat 100 Gänse. 3. Nachdem die letzte Sendung eine Vorlesesendung war, war das hier heute eine Musiksendung. Lang gehegter Traum von mir ist in Erfüllung gegangen. Das fordert mich dann doch heraus, einen doppelten Abschied zu finden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ansonsten sehen wir uns vielleicht am Freitag 20 Uhr zu einem Videoschnipsel. Aber ich würde ganz gerne nochmal diese wunderbare Hymne, die übrigens bei mir seltsamerweise im Forum auf der Seite steht. www.kuttner.de Forum. Und da findet man sie dann. Hier nochmal zum Besten geben und dann wie immer den Schubert hinten ranspielen. Ansonsten erstmal, jetzt erstmal einen kurzen Tschüss und dann würde ich vielleicht danach nochmal schön Tschüss sagen. Ansonsten jetzt mal aufstehen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, sözleri bağrım yanıyor, vurulmuş gibi ay ay canım yanıyor. Einigkeit und Recht und Freiheit unterwand, wir im Glanze dieses Glückes blüht deutsches Vaterland. Bu benim derice ilk tutuluşum. Die sympathische türkische Version der deutschen Nationalhymne. Wer es unbedingt haben will, der Link steht bei mir irgendwie im kuttner.de im Forum. Kuttner.de, dann Forum klicken, da ist irgendwie der Link zu finden. Ansonsten, wie gesagt, ich sage Tschüss. Wir sehen uns vielleicht am Freitag 20 Uhr, nicht wie sonst 21 Uhr, 20 Uhr in der Volksbühne. 10 Jahre Videoschnipsel. Tschüss, bleibt schön am Radio. Wir hören uns ansonsten nächsten Dienstag wieder. Ciao. Ist sie dein Mondenschein? Vorübergehen ans Tor.